Ich werde halt jetzt am Anfang mal kurz so in Grundzügen erklären, so ein bisschen, wie dieses Gutachtensystem funktioniert und worauf das auch so wissenschaftlich basiert. Diejenigen, die an der FU Psychologie studiert haben, sind vielleicht irgendwie mit dem Bereich Rechtspsychologie da mal in Kontakt gekommen. Ich bin das zwangsweise auch, um diesen Diplomstudienabschluss zu bekommen. Und viele Sachen, die da jetzt auftauchen, sind euch vielleicht bekannt, wenn ihr da schon mal Lehrveranstaltungen besucht habt. Aber eben dieses Institut, was auch an der FU diese Lehrveranstaltungen macht, ist halt sehr federführend allgemein in der ganzen Diskussions- und Wissenschaftsbildung um Aussagepsychologie. Und eben Steller war lange Zeit der führende Professor von diesem Zweig. Das mal so als Hintergrund. Und also die Frage, warum wir uns eigentlich mit Gutachtenpraxis beschäftigen wollen, erstmal so vorneweg, in den meisten Berufsfeldern von Psychologinnen, oder ich würde ja fast sagen, in schätzungsweise 95% oder so, sind sozusagen fachliche Stellungnahmen der Leute, die da arbeiten, irgendwie ein integraler Bestandteil von der Arbeit. Und ich finde, das wird halt im Studium der Psychologie in der Regel nicht so, also es wird nicht ganz so dargestellt, wie viel Bedeutsamkeit das eigentlich hat. Und mit Stellungnahmen meine ich jetzt irgendwie so im breiteren Sinne quasi so dieses Bewerten von der psychischen Verfassung von einer anderen Person, ja, und meistens eben in Bezug auf die Normabweichung, ja, inwiefern weicht diese Person oder ein bestimmtes Verhalten oder so von der Norm ab. Und das Ziel dieser Stellungnahmen ist eigentlich in der Regel irgendeine Rechtfertigung gegenüber von Institutionen. Also sei es, und ich finde, das ist so das klassische Beispiel, der Antrag auf Therapiekostenübernahme, so im deutschen Krankenkassensystem und so weiter, dazu bedarf es immer eine Stellungnahme von der jeweils behandelnden Psychotherapeutin, um die Kosten übernommen zu bekommen. Oder, weiß ich nicht, anderes großes Feld, Einstellung von Bewerberinnen bei irgendwelchen Unternehmen, die bedienen sich dann häufig so Assessment-Centern und so weiter. Und auch da geht es immer wieder um sozusagen so eine fachliche Stellungnahme oder auch im Sorgerechtsfall, ist eine Person als erziehungsfähig sozusagen eingestuft oder nicht. Und das bedeutet in der Konsequenz, dass Psychologinnen oder eben diesen Stellungnahmen, die sie schreiben, extrem viel Macht zukommt, weil das halt eben meistens sehr faktische Konsequenzen hat für die Leute, die davon betroffen sind. Und halt zum Beispiel diese Entscheidung für so eine Pro- oder Kontradiagnose oder eine bestimmte Unauffälligkeit, weiß ich nicht, das kommt zum Tragen in Reha-Kliniken, in der Frage, ist jemand arbeitsfähig oder arbeitsunfähig sozusagen, in Asylverfahren, in der Frage, ist eine Person gerade reisefähig, ist die Altersangabe, die die Person gerade gemacht hat, eigentlich entspricht die sozusagen der Wahrheit, ist die Aussage glaubwürdig, die die Person gemacht hat, wenn sie zum Beispiel gesagt hat, sie ist noch nicht 18 Jahre alt, oder eben auch, weiß ich nicht, bestimmte Diagnosen haben dann weitere Konsequenzen. Wenn ich die einmal in meinem Lebenslauf habe, was weiß ich, nehme an, ich habe die Diagnose Depression, dann bedeutet das, dass ich bei den meisten, also wen auch immer das interessiert, aber dass ich zum Beispiel keine Lebensversicherung mehr abschließen kann. Das ist in der Regel ein Ausschlusskriterium und solche Sachen. Also demzufolge mal so zu der Bedeutsamkeit. Und wir konzentrieren uns aber heute so quasi auf die Begutachtungspraxis in Strafgerichtsprozessen und hier nochmal so mit Schwerpunkt auf sexuelle Gewalt, und vielleicht nehmen wir manchmal Beispiele irgendwie aus anderen Sektoren dazu. Und das passiert halt eben dann, also so ein Gutachten wird ja dann irgendwie angefordert, wenn das Gericht halt sagt, okay, sie kann über den Fall nicht entscheiden, weil sie nicht über genügend Sachkompetenz sozusagen verfügen, dann wird quasi diese Frage an eine Expertin oder einen Experten irgendwie delegiert, und das sind dann in der Regel halt psychologische oder psychiatrische Sachverständige. Und diese zentrale Frage ist dann halt in der Regel so, ist diese Opferzeugenaussage, die es gab, also zum Beispiel in einem Vergewaltigungsprozess, wenn eine Person sagt, also wenn eine Person eine Aussage macht, dann wird sie als Opferzeugin geführt sozusagen, und dann ist die Frage, ist es glaubhaft oder nicht? Und wir werden jetzt gleich zeigen, so im Laufe dieser Veranstaltung, warum das Ganze eigentlich meistens sich von der Frage nach, ist die Aussage an sich glaubhaft, so meistens verrückt zu der Frage, ist eine Person eigentlich als Person glaubwürdig? Und da widerspricht sich halt auch ganz viel in dieser Theoriebildung, weil sie ganz, also weil eben Steller und dieses rechtspsychologische Fachgebiet, weil sie halt die ganze Zeit für sich reklamieren, dass sie sehr objektive Methoden anwenden würden, sozusagen. Und in der Praxis werden wir sehen, dass das eher wenig mit Objektivität zu tun hat, was sie da tun. Genau, aber sozusagen von der Bedeutsamkeit her nochmal, so diese psychologischen Sachverständigen fungieren damit eigentlich oft in strittigen Prozessen zu heimlichen Richterinnen. Weil wenn sozusagen eine bestimmte Stellungnahme verfasst worden ist, dann ist es auch für einen Richter, der darüber befinden muss, wirklich sehr, sehr kompliziert zu argumentieren, warum er sich trotzdem nicht an das Gutachten hält, wenn er jetzt anderer Meinung ist oder so. Also dieses Gutachtensystem, solche psychologischen Sachverständigen werden halt in der Regel bei verschiedensten Prozessen angefordert, also eben im Asylverfahren, wie ich eben schon mal gesagt habe, Sorgerecht und so weiter, aber auch bei der Frage nach Schuldunfähigkeit oder Fähigkeit im Strafrecht, bei der Frage nach Arbeitsfähigkeit oder Arbeitsunfähigkeit, also ganz oft solche Gutachten werden dann oft angefordert in Streiten, die es, in einem Streit, den es gibt zwischen zum Beispiel Krankenkassen und Rentenversicherungsträger oder dem Jobcenter in der Frage, okay, darf die Person jetzt eigentlich zum Beispiel Hartz IV bekommen, ist sie denn potenziell arbeitsfähig oder nicht? Also solche, in solchen Fällen kommt das immer wieder zum Tragen. In Kriminal- und Gefährlichkeitsprognosen, wie das so schön heißt, also dürfen StraftäterInnen frühzeitig entlassen werden oder nicht? Und eben in Opferentschädigungsverfahren oder im Sexualstrafrecht. Und wir werden uns jetzt halt auf diese beiden letzten Punkte so ein bisschen konzentrieren. Und quasi im Laufe von so einem Prozess steht als erstes so diese Frage, ist eben diese Zeugenaussage glaubhaft? Was dann im nächsten Schritt dann erst zu der Frage führen kann, okay, gibt es da eine Strafe für den Täter oder die Täterin? Und auch im dritten Schritt geht es auch immer um die Frage von der Kausalität. Also wenn sozusagen zum Beispiel eine Vergewaltigung stattgefunden hat, dann geht es einerseits um die Frage, okay, ja, hat sie stattgefunden? Und ist das Leiden, was die Person dann hat, quasi begründet mit der Gewalttat oder nicht? Also das heißt, es gibt sozusagen, wie soll man sagen, so für zwei Dinge ist es halt total bedeutsam, diese Frage, hat die Person jetzt die Wahrheit gesagt, ja? Und wie verzahnt eben diese Begutachtungsprozesse sind, so mit gesellschaftlichen Hegemonien und sozusagen so einer fachwissenschaftlichen Deutungshoheit, zeigt das folgende Beispiel, das ist jetzt mal als ein bisschen anderen Kontext, aber in der Regel war es so, also das ist auch bekannt als der sogenannte Gutachterstreit, dass halt deutsche Psychiaterinnen eben nicht selten mit der gutachterlichen Stellungnahme in so Entschädigungs- und Rentenverfahren von ehemals im Holocaust oder im NS verfolgten Personen quasi betraut wurden. Und die haben sich halt jahrelang auch in diesen Gutachten eben geweigert, zum Beispiel die Symptome von halt Überlebenden von KZs oder von Verfolgung als Folge der nationalsozialistischen Vernichtungs- und Verbrechensbestrebungen anzuerkennen. Und eben in diesem Rahmen von der Begutachtung müssen die Betroffenen dann immer nachweisen, dass sie ja nicht schon vorher gestört waren, sondern dass das KZ oder wie auch immer, der Terror und so weiter, dass das halt quasi der Grund für das Leiden ist. Ja? Und das hat halt der New Yorker Psychoanalytiker Eisler 63 dann mal so zu der ernüchternden Frage gebracht, die Ermordung wie vieler seiner Kinder muss ein Mensch eigentlich symptomfrei ertragen, um eine normale Konstitution zu haben. Und da kommt es dann halt, also da kam es dann eben besonders so in den 60er, 70er Jahren, also bis in die 80er Jahre hinein, halt zu so verschiedensten abstrusen Situationen, halt zum Beispiel, also eben, ich wohne ja gerade in Wien und da gibt es jetzt so einen sehr bekannten Fall von Heinrich Groß, der sehr maßgeblich in dieses Kindereuthanasieprogramm in Österreich involviert gewesen ist. Und Friedrich Zabel, der ist als 10-Jähriger, als schwer erziehbar damals in den Spiegelgrund gekommen. Und der Spiegelgrund war so diese große Kindereuthanasieanstalt in Wien. Und saß dann in diesem Begutachtungsprozess, als er versucht hat, quasi für sich Entschädigungsleistungen zu erwirken, wieder vor seinem damaligen Peiniger Groß, der in diesem Gutachten auch ungeniert aus dessen NS-Akten die ganze Zeit zitiert hat. Also das ist einer der Punkte, der wird nachher auch wieder auftauchen, nämlich, dass so ein Gutachten nicht nur das ist, was sozusagen in dem Moment an Gespräch stattfindet, sondern ganz oft eine Bezugnahme auf die Akten, die es schon gibt. Und in dem Fall sieht man halt, was dann passiert. Also er zitiert dann immer wieder sozusagen seine Schwererziehbarkeit und wie gestört er ist und so weiter. Und da hat sich jahrelang niemand dran gestört. Also das hat 20 Jahre gedauert, bis irgendwie Groß, und das war dann 2001, ist er erst verurteilt worden für überhaupt seine ganzen Verbrechen, die er im Namen der Kindereuthanasie begangen hat. Und eben trotzdem war er halt vorher der führende Gutachter in diesen Fragen in Österreich. Also mal so zu diesem Aufbau, was ich halt gerade hatte. In so einem Gutachten. Ach ja, Entschuldigung. Warte. Ja, genau. Bevor es weitergeht, wir weiter in das, also Katja mehr noch sagt, zu wie sind die Gutachten aufgebaut, würde ich nur ganz kurz, wirklich sehr, sehr reduziert, was sagen zu Trauma, damit ihr so ein bisschen, also damit wir einfach vom selben Begriff reden und damit ihr wisst, was wir unter Trauma verstehen und fassen, weil das wichtig ist für die folgenden Ausführungen. Es gibt in der Psychologie einen Traumabegriff, der sehr, sehr schwammig ist. Also wenn man sich die Psychoanalytikerinnen anguckt, die bezeichnen als Trauma auch bestimmte Mikrotrauma, die in der frühen Kindheit passieren. Wenn man sich so das ICD-10 vornimmt oder so die Definition im Pschyrembel, da ist es immer ein äußerst belastendes Ereignis, das durch Konfrontation mit drohendem oder tatsächlichen Tod ernsthafter Verletzung oder Gefährdung der körperlichen Unversehrtheit der eigenen Person oder anderer Personen und in der Regel durch intensive Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen gekennzeichnet. Das heißt, der Traumabegriff geht in vielen Fällen immer auf ein Ereignis zurück, wo gesagt wird, das war sehr, sehr gefährlich oder wurde beobachtet, was sehr, sehr gefährlich war. Und das hat eine Folge. Und diese Folge kann man sich angucken. Was wir daran schwierig finden, ist, dass so ausgeblendet wird, dass es immer in einem gesellschaftlichen Rahmen passiert. Also dass die Beurteilung von, war das jetzt Gewalt oder war das etwas Heftiges, damit zusammenhängt, was es für einen Kontext gibt und auch, dass die Folgen, die sich entwickeln, sehr eng damit zusammenhängen, wie im Nachhinein die Personen behandelt werden. Also ob sie Unterstützung bekommen, ob ihnen geglaubt wird, was ihnen passiert ist, ob sie Zugang haben zu bestimmten Ressourcen, um zu heilen, also ob das eine Anerkennung gibt davon. Und dass deshalb, wir sagen, es ist eher ein komplexer psychischer Prozess, also so eine Anlehnung an Keilson, der gesagt hat, es geht um einen traumatischen Prozess, es ist nicht so, dass es ein Ereignis gibt und dann eine Folge, sondern auch die Phase vor dem Ereignis, während des Ereignisses und danach haben eine ganz massive Einwirkung darauf, wie es den Leuten da mitgeht, wie sie damit umgehen können. Genau, das heißt, es geht nicht unbedingt um den Schweregrad der ersten beiden traumatischen Phasen, sondern auch diese Verarbeitungsphase tritt da viel mehr in den Mittelpunkt und es wird eben weniger oder was damit auch zusammenhängt, ist eben nicht so individuell zu betrachten und zu sagen, die Person hat ein Trauma, sondern zu sagen, es ist immer eingebettet in den Kontext und je nachdem, wie die Person damit unterstützt wird oder umgehen kann oder anerkannt wird, dementsprechend kann es auch sein, dass ein sehr heftiges Ereignis nicht so starke psychische Beeinträchtigungen zur Folge hat. Genau, nur so als Basis dafür. Okay, ich springe jetzt nochmal wieder zurück halt zu dieser Frage, was wie eigentlich so Gutachten aufgebaut sind und was für Bestandteile die haben, also eben jetzt auf den Strafprozesskontext gesehen. Also als erstes steht halt immer die Auswertung der Akteninformationen. Das heißt, die Leute, die das Gutachten erstellen, bekommen sozusagen die volle Akte der Person. Da drin sind Aussagen, in der Regel irgendwelche medizinischen Gutachten, wenn es denn welche gab, Anzeigen, all diese ganzen Geschichten. Als zweiter Schritt findet halt diese Glaubhaftigkeitsbeurteilung der Aussage statt. Dazu komme ich gleich nochmal, wie das sozusagen ausschaut. Dann beschäftigen sie sich mit der Frage, wie ist die Aussage zustande gekommen oder die Aussageentwicklung, also eben wie ist die Person überhaupt dazu gekommen, die Aussage zu machen und wie wurde das Interview geführt. Dann prüfen sie Anhaltspunkte für eine Falschaussage. Und als fünftes spielt der Punkt persönlichkeitsspezifische Besonderheiten eine Rolle. Ja, jetzt mal nur so grob drauf geschaut, ist halt da auch wieder diese Frage mit der Objektivität. Ich finde, die zeigt sich schon so ein bisschen so im Aufbau. Also wenn ich irgendwie mal diesem Gebot folgen würde, so mir neutral eine Aussage anzuschauen, dann sollte ich vielleicht nicht vorher schon all das lesen, was schon 5000 Leute über eine Person geschrieben haben, weil das in der Regel, weiß ich nicht, in bestimmten diskriminierenden Strukturen passiert. Und die Glaubhaftigkeitsbeurteilung von so einer Aussage fragt immer sozusagen zentral nach dieser Frage, ist eine Aussage erlebnisbasiert oder nicht, so nennen sie das, ja. Und dann gibt es sozusagen zwei Möglichkeiten. Entweder es ist eine intentionale Falschaussage, das sagen wir im Normalsprech Lüge dazu, oder es handelt sich um Suggestion. Und das, der Punkt ist halt wichtig, weil daran hängt sich halt viel auch in diesem Buch auf oder generell, wie die Diskussion geführt wird. Und unter Suggestion versteht man eine sogenannte Pseudo-Erinnerung. Erzähle ich dann nachher nochmal, was es ist. Grundsätzlich wird halt hypothesenprüfend vorgegangen. Das bedeutet, also wie im wissenschaftlichen Sinne, so dieses ganze statistische Hypothesenprüfen. Und die H0 ist in diesem Fall immer, die Aussage ist nicht erlebnisbasiert. Das heißt, die Grundannahme ist, die Person lügt und ich muss sozusagen im Laufe dieses Gutachtenprozesses beweisen, dass meine Aussage bestimmten Gütekriterien entspricht, die darauf hinweisen, dass sie erlebnisbasiert ist. Jetzt mal so zurück kurz zu dieser Sprung zum Strafprozesskontext, weil im Rahmen von der Anklage funktioniert es in Deutschland halt nach dem System in dubio pro reo, was bedeutet, wenn es keine Beweise gibt für sozusagen die Tat oder gegen die Person, die angeklagt ist, dann wird sie in der Regel freigesprochen. Wenn man dann so rechnet, kann man sich überlegen, Aussage gegen Aussage, das sind keine gleichwertigen Startbedingungen, ja. Und sie gehen eben davon aus, also wissenschaftlich, das haben... Achso, schön. Kannst du diese fünf Punkte nochmal kurz sagen? Also, Zuerst wird halt wird die Akte ausgewertet, dann wird halt dieses Gutachtengespräch geführt, wo, also quasi eine Aussage, dann muss die Person halt nochmal erzählen, das und das und das ist passiert und so weiter. Dann wird halt gefragt, wie ist die Aussage zustande gekommen. Also zum Beispiel, wie fragen die Beamtinnen oder so. Dann werden Anhaltspunkte für eine Falschaussage geprüft, also zum Beispiel, damit ist gemeint, hat eine Person ein Interesse jetzt, also das wird dann ganz oft angeführt, ein Interesse dem Vater Missbrauch vorzuwerfen, weil, weiß ich nicht, weil sie dann Chancen auf Geldzahlungen hat oder irgendwie sowas, ja. Das wird da sehr oft behauptet und das letzte sind persönlichkeitsspezifische Besonderheiten. Also im zweiten Gutachten ist von einer weiteren als die einem verfolgten Fall. Ja, ja, total. Das sind eben diese, das ist gar nicht, also nicht. Total. Das ist eine Person, die, also mit der du in der Regel noch nie Kontakt hattest. Das sind halt diese, das sind dann Sachverständige, ja. Das sind psychologisch-psychiatrische Sachverständige, die nur zu diesem Zwecke quasi einmal oder manchmal zweimal ein Gespräch mit dir führen. Aber die haben nichts, also da geht es überhaupt nicht um Therapie oder sonst irgendwas. Und das sind auch nicht dieselben Personen, die in der Regel quasi, wenn du zur Polizei gehst und eine Anzeige machst, dann gibt es dort vernehmende Beamte, die machen sozusagen eine Aussage und du musst im Gutachtengespräch alles, was du in dieser Aussage erzählt hast, musst du dem Gutachter nochmal erzählen. Und dann wird nachher auch noch geschaut, ob sozusagen diese Aussagen, ob die nach einer gewissen Logik, die ich gleich erkläre, sozusagen stimmig sind miteinander. Und aufgrund dessen wird bewertet, ob das halt wahr ist oder nicht. Ja, genau. Und noch, also weil du gerade meinst, dass die dann ja nochmal befragt werden, das ist auch, ne, es wird immer gesagt, das ist freiwillig, also die Personen müssen dem zustimmen, aber im Endeffekt ist die Situation so, das Gericht sagt, wir können es nicht entscheiden. Das heißt, wenn die Frau nicht zustimmt, dass sie begutachtet wird, ist der Freispruch da, weil das Gericht ja schon sagt, wir wissen es nicht, sozusagen. Ne? Und das heißt, im Zweifel für den Angeklagten hat sie halt so eigentlich nicht wirklich eine Wahl, wenn sie möchte, dass er verurteilt wird. Genau, also eben diese Aussage, wie wir gerade hatten, die wird dann, also dann wird quasi so eine Art Interviewgespräch nochmal geführt, die ganze Aussage wird nochmal erzählt werden und so weiter und dann wird diese Aussage nach so inhaltsanalytischen Kriterien, also mit einem bestimmten Instrument, was sie Realkennzeichen nennen, das hat seines Zeichens der Mr. Steller mitentwickelt, die sozusagen darauf hinweisen, dass eine Aussage besonders glaubhaft ist. Das sind 20 Kriterien, also einige davon sind zum Beispiel, wenn die Aussage so besonders viele originelle oder nebensächliche Einzelheiten enthält, wenn in der Aussage von bestimmten Zwischenfällen berichtet wird, die für das Tatgeschehen erstmal nicht so, oder die das Tatgeschehen irgendwie behindert haben, wenn darin der Beschuldigte sozusagen entlastet wird oder man sich selbst belastet, also das führen Sie da positiv an, ja. Wenn es chronologisch unstrukturiert ist tatsächlich, aber es darf auch nicht zu unstrukturiert sein, weil dann verliert es die logische Konsistenz, was auch wieder ein Kriterium ist. Ja? Also, und eben wenn zum Beispiel sowas da drin ist, wie so Gesprächs- oder Interaktions, weiß ich nicht, Wiedergaben. Also sollte irgendjemand mal in der netten Situation sein, so ein Gespräch führen zu müssen, vielleicht könnt ihr euch das merken, worauf die so achten, wenn man dort als glaubwürdig rausgehen möchte aus der ganzen Angelegenheit. Genau, das ist erstmal so das eine Ding, dass sie da halt versuchen zu unterscheiden, Erlebnis oder Nicht-Erlebnis. Spannend wird es halt am nächsten Punkt, und das ist halt dieser Suggestionspunkt, was ich vorhin schon mal gesagt habe, wenn es halt keine intentionale Lüge ist, sondern eine, die als sogenannte Pseudo-Erinnerung gehandelt wird, was bedeutet, eine Person hat sozusagen durch äußere Einflüsse ein Geschehen in ihre Erinnerung integriert, und zwar so integriert, dass sie selber glaubt, dass das Geschehene wirklich passiert ist. Und es macht halt sozusagen auch die Aussage in ihrer Qualität täuschend echt. So ein Beispiel, was sie da immer bringen, also da gibt es eben so ein ganzes Forschungsfeld, was sich mit Falscherinnerungen auseinandersetzt oder auch False Memory genannt. Dazu kommen wir später nochmal, also zu dieser Bewegung, wie das auch entstanden ist und so, aber grundsätzlich eben, was weiß ich, so ein Beispiel, was sie da immer wieder anbringen, ist dieses Lost in the Mall Beispiel, wo sie irgendwie mehreren Erwachsenen, also insgesamt 24 Erwachsenen versucht haben, so eine Geschichte darzulegen, dass sie als Kinder in einem Einkaufszentrum verloren gegangen sind und dann irgendwie wiedergefunden wurden und dann zeigen sie, oha, oha, am Ende sagen irgendwie 6 von diesen 24 Personen, dass sie das wirklich erlebt haben, obwohl ihnen das ja eingeredet wurde. Und das sind dann immer wieder so, davon gibt es jetzt so eine ganze Menge oder eine ganze Reihe an so empirischen Beispielen, die dann immer wieder angeführt werden dafür, warum Erinnerungen sozusagen so täuschungs- oder fehleranfällig seien. Und weil sozusagen in der Aussagequalität kein Unterschied besteht oder fast kein Unterschied besteht zu sozusagen einer erlebnisbasierten Aussage, weil die Leute ja selber daran glauben, verschiebt sich der Fokus in der Regel in der Begutachtung auf die Frage nach Suggestibilität. Was bedeutet, ist eine Person jetzt sozusagen besonders anfällig für Suggestion? Oder gab es Bedingungen, die Suggestion irgendwie ermöglicht haben? Ja? Und besonders als besonders suggestibel gelten in der Fachliteratur Kinder, Menschen mit psychischen Störungen, Menschen in Abhängigkeitsbeziehungen und Menschen, die in bestimmten Mangelzuständen sind, worunter sie sowas fassen wie: Eine Person hat ihr Leben lang psychische Probleme und weiß nicht, was der Grund dafür ist. Und irgendwann kommt sie auf den Trichter: Oha, es war der Missbrauch in der Kindheit. So. Und da, so wird da halt ganz viel argumentiert. Und andere Suggestionsindikatoren, also sozusagen äußere, die nicht in der Person liegen, sind dann sowas wie halt eben: Hatte die Person Kontakt zu Therapeutinnen? Hat sie sich sozusagen auf die aktive Suche nach verschütteten Erinnerungen gemacht, um irgendwie dieses Leiden zu erklären? Oder hat sie sich intensiv mit dem Thema beschäftigt? Sowohl in Form von so Filmen, Büchern, Foren, aber auch Selbsthilfegruppen. Ja? Auch das fließt alles in das Gutachten ein und wirkt sich negativ auf die Glaubhaftigkeit der Aussage aus. Was sozusagen bedeutet, hier liegt, also erstens mal liegt hier irgendwie aus meiner Sicht so eine doppelte Diskriminierung vor, also Gruppen, die sozusagen eh schon die größte Wahrscheinlichkeit haben, irgendwie, sagen wir mal, Betroffene von Gewalt zu werden, halt, keine Ahnung, Kinder oder Leute, die in, weiß ich nicht, aufgrund von der psychischen Auffälligkeit, die sie diagnostiziert bekommen haben, sich in irgendwelchen Hilfesystemen befinden und so weiter, denen wird schon mal per se eine geringere Glaubwürdigkeitschance zugesprochen. Therapeutinnen werden halt unter Generalverdacht gestellt, dass sie eben dass sie ihren Klientinnen Traumaerlebnisse einreden und eben auch das Aufsuchen von Hilfesystemen mindert halt im Endeffekt die Glaubhaftigkeit. So, also ich persönlich sehe da drin halt einfach so eine, auch eine sehr systematische Unsichtbarmachung von Gewalt. Also das ist einfach, da drin steckt eine Struktur. So. Und zu dieser False Memory Bewegung, also die zentrale Frage, mit der die sich halt beschäftigen, ist so: Können Erinnerungen an ein Traumaereignis halt eigentlich durch Dissoziation, also vielleicht müssen wir das nochmal kurz sagen, oder? Also Dissoziation so in der Traumaforschung oder so, darunter wird halt verstanden, dass Menschen quasi in bestimmte, wenn sie sehr massive Gewalt erleben, dass sie quasi so in einer Art und Weise so darauf reagieren, dass sie bestimmte Erlebnisse und auch Erinnerungen so abspalten, dass sie nicht einfach so zugänglich sind. Also dass sie sich davon so trennen, um einfach weiter leben oder überleben zu können, dass diese Erinnerungsinhalte dann einfach sozusagen sich nicht mehr so anfühlen, als wären die irgendwie Teil von meiner Biografie oder als wären die da. Aber die sind eben trotzdem da und dann zeigen sich halt manchmal in Form von Flashbacks oder so. Genau. Aber auf jeden Fall sozusagen zweifelt diese False Memory Bewegung an, dass das halt geht, dass Erinnerungen, die aufgrund von Dissoziation sozusagen mal nicht im autobiografischen Gedächtnis zugreifbar waren, dass man die sozusagen wiedererlangen kann. Ja? Also und das Spannende daran ist, also selbst die Mainstream-wissenschaftlichen Befunde, ja, die jetzt noch nicht mal so eine Auffassung haben von Trauma wie wir jetzt, dass sie sagen, okay, das ist prozesshaft und besteht auch nicht nur aus einem Ereignis und so weiter und so fort, also selbst die sagen, diese Befunde dazu sind nicht eindeutig, ob das geht oder nicht. Und trotzdem behauptet er die Rechtspsychologie immer wieder sozusagen, also zweifelt es einfach immer wieder kategorisch an. Und eins der Probleme da drin ist halt auch, dass sozusagen die Studien oder die Empirie, die sie dazu machen, sich immer wieder sozusagen auf Beispiele bezieht, wie das, was ich vorhin hatte mit diesem Lost in the Mall-Ding, ja, die sozusagen emotional erstmal irrelevant sind für die Leute. Also das, sie nehmen halt random irgendwelche Beispiele und wenden das dann aber eins zu eins sozusagen auf einen traumatischen Kontext an. Ja? Und zum Beispiel Overkamp, also die hat halt sehr, sehr viel zu, wie heißt die Arbeit, ist es so, hat jetzt so dissoziativen Identitätsstörungen sozusagen, es ist eine bestimmte Form, wie halt vielleicht Leute auf Trauma reagieren könnten, geforscht. Also sie sagt halt immer wieder, dass also, dass halt wahre Erinnerungen mit wahren oder falschen Details ganz typisch sind für Typ 2 Traumatisierungen. Damit sind gemeint, sagt euch das was? Kennt ihr diese Unterscheidungen zwischen so, also da Typ 1 Traumata, da werden in der Regel solche Dinge wie Naturkatastrophen drunter gefasst oder so, eher so einmalige Ereignisse, und Typ 2 Traumen, darunter wird meistens sowas gefasst, eben mehr so zwischenmenschliche Gewalt, die sich immer wiederholt und die über einen längeren Zeitraum irgendwie stattgefunden hat. Ja? Also und in der Regel mit, sagen wir mal, massiveren Symptomen darauf reagiert wird. Auf jeden Fall sagt sie halt nochmal, dass diese, also dass gerade irgendwie diese wahre Erinnerungen mit wahren oder falschen Details halt typisch sind für diese Form von Traumatisierung und dass ein herausragend schreckliches Ereignis die gesamte Aufmerksamkeit so bindet, dass halt Nebensächlichkeiten auch leichter vergessen werden. Also das ist sozusagen auch eine Art irgendwie, dieser Art der Reaktion, wenn man das dann so fasst, irgendwie auf ein gewaltvolles Ereignis eigentlich genuin. Und so, da zum Beispiel versucht halt diese False-Memory-Bewegung so reinzugrätschen und sagt dann, na, ihr erzählt da ja jetzt, das Sofa war blau, es war aber rot und deswegen muss es ein Bügel sein oder so, ja, zum Beispiel. Genau, und diese False-Memory-Bewegung, also wo zum Beispiel Stella drin ist, aber auch noch andere, keine Ahnung, Juristinnen, viele Psychiaterinnen, Journalistinnen, die sich da alle so schön zusammenfinden und so Kongresse da miteinander veranstalten, die gewinnt schon auch zunehmend an Macht. Also ich, eben, sie dominieren sehr stark den wissenschaftlichen Kontext und auch sozusagen die Hegemonie in der Begutachtung. Und die sind halt eigentlich ziemlich antifeministisch bis frauenverachtend. Das werden wir gleich auch näher erläutern. Und die haben, schon mal so zu dem Hintergrund, die haben ihren Ursprung in den USA, wo es übrigens möglich ist, halt Therapeutinnen in Millionenhöhe zu verklagen, wenn sie versuchen nachzuweisen, dass sie einen sexuellen Missbrauch fälschlicherweise sozusagen den Klientinnen eingeredet haben. Also bisher sind 4 gewonnene Verfahren sozusagen bekannt, wo Therapeutinnen dazu verklagt worden sind. Haben die gewonnen? Wann das war? Ja, die auch durchkommen. Ja, das meine ich, 4 gewonnene Verfahren. Also 4 Verfahren, wo die wo tatsächlich die Zollzahlungen verklagt worden sind. Ja? Hat die angeklagt? Na, in der Regel würde ich sagen, also ich weiß es jetzt nicht ganz genau, weil das kommt aus diesem Overkamp-Buch, aber in der Regel nehme ich mal an, sind das dann sozusagen die Kläger, die dann freigesprochen worden sind, die dann versuchen, danach ein Verfahren gegen die Therapeutin halt zu starten. Also so diese Foundation, die ist 92, also so seit 92 hat die angefangen sich zu entwickeln und die ist irgendwie damals von Pamela und Peter Freight, das waren so Uniprofessoren, gegründet worden, nachdem deren eigene Tochter ihn wegen sexuellem Missbrauch und wegen Inzest angeklagt hat, ja? Also das ist so ein bisschen der Background dazu und solche Leute finden sich immer wieder in dieser False Memory Bewegung. Ich gebe mal ganz kurz so ein Beispiel irgendwie, wie die sich so positionieren. Also zum Beispiel hat halt Jürgen Voss, der Leiter des Versorgungsamtes Hannover ist, und da ist er, also er äußert sich sozusagen zum Opferentschädigungsgesetz und er ist quasi einer derjenigen in der höchsten Position, der darüber befindet, ob Leute nach dem Opferentschädigungsgesetz quasi Zahlungen erhalten. Also ganz kurz das Opferentschädigungsgesetz. Das greift dann, wenn nachgewiesen worden ist, dass zum Beispiel ein Missbrauch oder eine andere Gewalttat stattgefunden hat und wenn sozusagen der Angeklagte selber nicht mehr belangt werden kann für die Zahlung, zum Beispiel von Therapiekosten oder so, die anfallen oder sozusagen für eine Entschädigungszahlung, dann springt der Staat ein und sagt halt, ja okay, wir übernehmen jetzt sozusagen die Verantwortung, also finanzieller Art, weil wir sozusagen damals nicht in der Lage waren, das irgendwie sie ordentlich davor zu schützen und jetzt auch nicht in der Lage sind, den Schuldigen sozusagen dafür dinghaft zu machen und dann kann man da so zum Beispiel Therapiekosten beantragen oder sowas. Aber er ist eben anscheinend einer der Gutachter, seines Zeichens Mitglied der False Memory Bewegung Deutschland. Und er hat sozusagen eine Reihe von Anträgen auf Opferentschädigung zu entscheiden, ja. Und dann sagt er, es handelt sich um Fälle sogenannter multipler Persönlichkeiten mit sehr ähnlicher Symptomatik, bei denen die behandelnden Psychotherapeutinnen für die von ihnen therapierten Antrag auf Versorgung nach dem Opferentschädigungsgesetz gestellt hatten, meist um bei ausgeschöpftem Budget der von den Krankenkassen übernommenen Therapiekosten eine Fortführung der Therapie zu ermöglichen. Obwohl selbstverständlich jeder Fall einzeln untersucht und beurteilt werden muss, stellt sich dabei doch eine verblüffende Menge an Parallelitäten zwischen den Fällen heraus. In allen Fällen handelte es sich um Personen, die als Erwachsene eine Therapie aufgenommen hatten und bei denen erst im Laufe der Therapie eine Erinnerung an sexuellen Missbrauch in der Kindheit auftauchte. Dabei wurden von den Antragstellerinnen häufig Erinnerungen an sexuellen Missbrauch im Zeitraum der kindlichen Amnesie angegeben. Damit meinen sie so das Alter zwischen 0 und 3, wo sie halt behaupten, sozusagen jegliche Erinnerungen, die man in diesem Zeitraum verortet, müssen erfunden sein, weil an sowas kann man sich nicht erinnern. Auch Mainstream-wissenschaftliche Befunde dazu sind da sehr strittig, aber sie sagen halt, das gibt es nicht. Eine Aussage eben, die von Haus aus zeigt, dass es sich nicht um erlebnisbasierte Erinnerungen handelt. Auch die Eigenschaft der Dissoziation in viele Innenpersonen lag in keinem Fall als Diagnose am Beginn der Therapie vor, sondern hatte sich erst im Laufe der Therapie entwickelt. Die Therapieprotokolle zeigten, dass die Erinnerungen erst langsam im Laufe der Zeit auftauchten, dann aber immer mehr und immer bizarrer wurden. So wurde angegeben, dass die Antragstellerinnen an satanische Kulte und Sexringe vermietet oder verkauft wurden. Es wurden Erinnerungen an rituelle Kindstötungen etc. berichtet. In keinem einzigen Fall konnten Nachweise der behaupteten Vorgänge geliefert werden. Und es war auch seitens der Therapeutinnen niemals versucht worden, Tatsacheninformationen einzuholen. Ist auch nicht ihr Job, by the way, aber egal. Regelmäßig war in der Therapie aus den Symptomen ein Trauma als Ursache geschlossen worden, eine nach dem heutigen wissenschaftlichen Stand unzulässige Schlussweise. Der Referent war in sämtlichen Fällen bereits aufgrund seiner Fallrecherchen zu dem Ergebnis gekommen, dass die Aussagen zu den behaupteten Missbrauchstatbeständen als unglaubhaft anzusehen und daher die Anträge abzulehnen waren. In einem Einzelfall wurde der Auftrag auf Opferentschädigung positiv entschieden, und zwar nach Aussage des Referenten gegen seinen Willen auf höhere Weisung. Aufgrund seiner Recherchen kommt er zu dem Ergebnis, dass die diagnostizierten multiplen Persönlichkeiten auf iatrogene Entstehung hinweisen. Iatrogene Entstehung bedeutet sozusagen von Ärztinnen und Therapeutinnen induziert, also eingeredet. Wie heißt der Mensch nochmal? Der heißt Jürgen Voss und der ist Leiter quasi vom Versorgungsamt Hannover und damit zuständig für alle Anträge nach dem Opferentschädigungsgesetz im Land Niedersachsen. Und also, was sie halt dann noch, was sie quasi auch noch behaupten oder wie sie das sozusagen argumentieren, sie sagen ja, okay, Leute haben dann sozusagen anscheinend ein Interesse daran, sich als Opfer zu stilisieren und das untermauern sie auch theoretisch, indem sie halt behaupten, in einem Buch, was heißt, von der Sehnsucht Traumaopfer zu sein, das hat auch so ein Typ von denen geschrieben, dass Trauma erlaubt es, sich selbst als unschuldiges Opfer zu definieren und Zuwendung und Anerkennung zu erlangen, die auf keinem anderen Wege zu bekommen sind. Das Trauma als Faszinosum ist ein Sachverhalt, den die Traumalehre bisher nicht zur Kenntnis genommen, geschweige denn bearbeitet hat. Und in der Entdeckung des Traumas liegt eine spezifische ideologische Versuchung, der Schlüssel zu einer neuen Weltsicht, vergleichbar dem Bekehrungserleben in anerkannten und in nicht offiziellen religiösen Organisationen, wie zum Beispiel Sekten oder sektenähnlichen Gruppierungen. Damit bezieht er sich, also in der Regel ist es so ein Schuss gegen alle, ich weiß nicht, feministischen oder irgendwie unterstützenden Einrichtungen, die halt eben versuchen, da in einer gewissen Art und Weise Lobbyarbeit zu betreiben für die Betroffenen. Die sind so ein besonderer Dorn im Auge von den Protagonistinnen dieser Bewegung. Ja. Und so als Fazit, also das Ding ist also erstmal diese Fixierung auf sozusagen wahre und falsche Erinnerungen, wie wir das halt schon irgendwie hatten, die rückt aus unserer Sicht halt auch total weg von dieser Frage nach sozusagen dysfunktionalen Familienstrukturen, zum Beispiel, wenn es um in der Regel eben um Missbrauch in der Kindheit geht. Das sind eben Sachen, die lassen sich auch anhand anderer Dinge feststellen, aber sie fokussieren so stark auf dieses, ist die Erinnerung wahr oder falsch, hat es dann jetzt ein rotes oder ein blaues Sofa gegeben und solche Sachen sind dann total essentiell in der Entscheidung sozusagen, ob sich herausstellt, ist es eine Lüge oder nicht. Ja? Und das Problem ist ja nun gerade, also gerade bei sozusagen gewaltvollem Missbrauch in familiären Kontexten zum Beispiel, ist halt, dass es sich eben nicht um ein Einzelereignis handelt, sondern in der Regel der ganze Kontext grenzverletzende Strukturen hat. Und dass dem logischerweise, wenn es viele Ereignisse dieser Art gab, dass sich das überlagert zu wenigen Erinnerungen, die dann sozusagen zusammenfallen. Und auch, dass natürlich das Erkennen von Missbrauch logischerweise erst dann stattfinden kann, wenn jemand sozusagen in Berührung kommt mit alternativen Deutungsangeboten, sei es nun in Freundinnenschaften, im Fernsehen, bei betroffenen Organisationen oder wo auch immer, oder bei Selbsthilfegruppen, weil halt gerade das Zerstörerische an zum Beispiel Kindesmissbrauch ist, dass wenn ich aufwachse mit in einer Atmosphäre, wo ich erlebe, dass das normal ist, dann kann ich natürlich auch erst als erwachsene Person drauf kommen, dass es vielleicht doch nicht so normal ist. Und das wird aber versucht, sozusagen wissenschaftlich an sich schon kategorisch auszuschließen. Und darin ist sozusagen diese, also aus meiner Sicht halt das extrem Skandalöse irgendwie, was in dem ganzen System drin liegt. Ja, zur Stelle haben wir eigentlich eh schon von uns gesagt, oder? Magst du einfach weitermachen mit dem Buch? Ja. Okay. Ich mache jetzt weiter. Ich nehme so, wir haben uns ja dieses Buch vorgenommen. Es war nicht einfach, es zu lesen. Es ging uns nicht unbedingt gut dabei. Und haben so probiert, verschiedene besonders prägnante Punkte raus zu filtern, um zu zeigen, was da an Diskriminierung einfach, wie soll ich sagen, weitergetragen, nochmal verstärkt wird, wie viel Macht da auch ausgeübt wird und vor allen Dingen auch, was dann im Nachhinein, werde ich auch noch was dazu sagen, was das dann mit den Betroffenen machen kann. Also wenn sowas auch eine Retraumatisierung bedeuten kann und was das mit dem strukturellen Versorgungssystem auch macht oder mit der Struktur des Versorgungssystems. Das ist jetzt sozusagen so ein bisschen Beispiel. Also es ist, Max Steller ist nicht der Einzige, der diese Dinge vertritt, sondern es gibt zum Beispiel Sabine Rückert, das ist eine Journalistin, die hat auch ein Buch geschrieben, was genau in dem Tenor ist, Unrecht im Namen des Volkes heißt das. Es gibt Herrn Kröber, der glaube ich aktuell auch noch an der FU der Rechtspsychologe ist. Der ist original dieselbe Schiene, also es steht jetzt sozusagen ein bisschen für diesen Bereich. Und wie vorhin schon gesagt, und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, Steller ist wirklich die Koryphäe auf dem Bereich. Der ist inzwischen emeritiert, das heißt, er macht keine Gutachten mehr und er ist auch kein Professor mehr, aber er macht zum Beispiel die OEG-Verfahren noch. Und er ist immer noch ein sehr großer Name. Das heißt, beim Kachelmann-Prozess zum Beispiel wurden Kröber und Steller angefragt im Endeffekt. Also je größer und je mehr Aufmerksamkeit es gibt, dann werden auch die großen Namen herangeholt. Und wenn jemand zum Beispiel, also ich hatte eine Kollegin, die hat eine Klientin vertreten, da war tatsächlich Steller der Gutachter, hat das negativ beschieden und als sie probiert hat, was dagegen zu machen, hat sie keinen Gutachter gefunden, weil niemand sich mit ihm anlegen möchte in Berlin. Also in Berlin gibt es niemanden, der das übernimmt, ein anderes, also etwas anderes auszusagen als er, weil er, also es ist so ein bisschen wie, ja, wie kann ich vergleichen, keine Ahnung. Also es ist wirklich so, derjenige, der im Prinzip auch das, diese Wissenschaft auf ganz neue Füße gestellt hat und das wirklich entwickelt hat. Also das, was Katha vorgestellt hat, dieses System basiert auf dem, was er halt irgendwie in den 60er, 70er, 80er Jahren mit Kolleginnen in den USA entwickelt hat. Genau. Der Grundtenor dieses Buches ist, dass erstmal so gesagt wird, endlich ich, Max Steller, traue mir die Wahrheit zu sagen. Und das macht endlich mal jemand. Also es ist so ähnlich wie bei dem deutschen Kriegsopferdiskurs. Das auszusprechen muss doch endlich wieder erlaubt sein. Wobei so ein bisschen hingestellt wird, dass es eigentlich schon eh der große Bereich der Gesellschaft ist, in dem es so dargestellt wird. Ne? Also so, die meisten Leute haben gedacht, wir Deutschen sind die Opfer und es ist nicht so, dass sich das nicht getraut hat, irgendjemand auszusprechen. Also das war immer das, in dessen Kontext gehandelt und gedacht wurde. Und dann kommen aber Leute und sagen, ich sage das jetzt nochmal richtig laut und so ist er halt auch. Ne? Also er behauptet, es würde sich ja niemand mit den Männern beschäftigen, die zu Unrecht verurteilt sind. Also er ist praktisch der Advokat von Männern, die aufgrund von Sexualstraftaten falsch verurteilt wurden. Und auch Sabine Rückert zieht diese Parallele in ihrem Buch selber. Also sie sagt, die Political Correctness der Angesprochenen bietet es dem vermeintlichen Opfer, zum Beispiel einer Vergewaltigung oder eines NS-Verbrechens, bedingungslos zu glauben. Zweifler laufen Gefahr, selbst im Reich des Bösen verortet zu werden. Dieses unkritische Hofieren von Personen, die sich selbst als Opfer vorstellen, ist ein stabiles Fundament für erfolgreiche Lügen. Das heißt, was sie machen, ist zu behaupten, wir leben in einer anderen Gesellschaft ein bisschen. Ich finde diese Gesellschaft gar nicht so schlecht, die sie da als Teufelsbild an die Wand malen, aber sie ist halt nicht real. Das heißt, sie behaupten, wir sind in einer Gesellschaft, in der Betroffene von Sexualstraftaten total gut behandelt werden, denen zugehört wird, die Täter total schnell verurteilt werden. So. Und das ist halt überhaupt nicht der Fall. Also dazu habe ich später auch nochmal Zahlen. Aber das ist erstmal so, was dieses Buch schon, also mit der ersten Bemerkung, das ist das Vorbemerkung sozusagen, ist, also man schlägt es auf und dann steht hier, dieses Buch ist allen Menschen gewidmet, die Opfer geworden sind. Opfer von sexueller und körperlicher Gewalt oder Opfer von falscher Verdächtigung. Also das sind sozusagen, also er macht ja in diesem Satz auf, das sind ungefähr gleich große Gruppen. Ich werde auch nochmal später sagen, wie die Zahlen sind. Aber das ist so seine Denke, dass er sagt, wir leben in einer Zeit, wo einfach den Frauen alles geglaubt wird, wo niemand mehr sich wirklich hinsetzt und guckt, was ist da eigentlich wirklich objektiv richtig. Und das nimmt er auch für sich in Anspruch, dass er sagt, ich habe die Objektivität, ich habe ein Werkzeug geschaffen, mit dem ich entscheiden kann, ganz neutral, wer glaubwürdig ist und wer nicht. Und was jetzt sozusagen mein Anliegen ist, ist mit euch so ein bisschen zu gucken an Stellen im Buch, wo einfach, finde ich, sehr deutlich wird, dass es nicht objektiv ist, sondern ganz stark von seinen Vorurteilen auch geprägt. Genau. Ich sage jetzt nochmal ganz kurz die Sachen, die Katja auch schon angesprochen hat. Also Hinweise, die für die generelle Glaubwürdigkeit sprechen, ist, oder besser gesagt, ich sage mal nur das, was dagegen spricht. Was dagegen spricht, ist, eine psychische Störung liegt vor. Drogen werden missbraucht, es gibt eine hohe Ängstlichkeit, starke Abhängigkeit und suggestive Befragung durch andere. Das heißt, Leute, die Psychotherapie gemacht haben, Leute, die sich Hilfe geholt haben, die sind weniger glaubwürdig. Und er schreibt eben, also er beschreibt diesen Zirkelschluss auch selber, wenn er sagt, ne, für den Umgang mit Kindern bedeutet das, Aufdeckungsarbeit hat immer und ausschließlich negative Konsequenzen. Sie führt bei nicht missbrauchten Kindern zur Entstehung von Scheinerinnerungen. Wendet man sie bei missbrauchten Kindern an, die bisher über den Missbrauch geschwiegen haben, zerstört Aufdeckungsarbeit den Beweiswert der Realkennzeichenanalyse. Also er sagt, egal, ob was passiert ist oder nicht, wenn jemand probiert hat, sich damit zu beschäftigen oder das sozusagen wieder in der Erinnerung zusammenzusetzen, kann man dem einfach nicht glauben. Das geht nicht, sozusagen. Und das ist natürlich einfach, also ne, das zerstört die Realkennzeichen, weil er die Realkennzeichen so definiert. Und nicht, weil die irgendwie vom Himmel gefallen sind und so sind, sondern weil er der Meinung ist, dass solche Aufdeckungsarbeit ganz, ganz schlecht ist und nicht funktioniert. Also die Message ist ja dann auch sozusagen, man soll einfach mit Kindern nicht über Sexualität oder sexuellen Missbrauch sprechen, weil dann können sie auch nichts falsch machen. Genau, ja genau. Ja. Ja. So, welche, es geht jetzt ein bisschen genauer ein, was er so sagt. Also ein ganz großes Thema, was in dem Buch auch ein eigenes Kapitel hat, ist meiner Meinung nach die Diskriminierung von psychisch Kranken. Ne? Also ich bin kein Diagnosenfan, deswegen setze ich es in Anführungszeichen. In diversen Veröffentlichungen taucht immer die vermeintlich belegte Behauptung auf, dass das Vorliegen einer Borderline-Persönlichkeitsstörung oder einer histrionischen Persönlichkeitsstörung per se die Glaubwürdigkeit verringert. Das heißt, er sagt sowas wie, wir müssen bei der Borderline-Störung aber auch damit rechnen, dass es zu kompletten Erfindungen von Erinnerungen an ein lange zurückliegendes Geschehen kommen kann. Dass also sexueller Missbrauch in der Kindheit erinnert wird. Da Borderline-Persönlichkeitsgestörte ohnehin ständig heftige Gefühle erleben, können Gefühlsbeschreibungen bei ihnen nicht als Realkennzeichen interpretiert werden. Bei Persönlichkeitsgestörten muss eine ganz andere Messlatte angelegt werden als bei Personen ohne Störung. Genau, und das, also so das Drastischste, was ich da mal erlebt habe, war, es war 2012 auf den Psychiatertagen, da hat der Nachfolger von Stella, Herr Kröber, auch eine Vorlesung gehalten und hat eine Folie in seiner, also er hat so PowerPoint-Präsentation gehabt und hatte eine Folie drin, wo auch drauf stand, Gruppen von Leuten, denen man eh weniger glauben kann. Und da war auch so Borderline-Persönlichkeitsgestörte in dem und dem, oder junge Frauen in dem und dem Alter, die dazu neigen, Borderline-Persönlichkeitsgestört zu sein. Und hatte auch so Prozentangaben da. Und dann habe ich mich gemeldet und habe ihn gefragt, auf welcher Statistik das denn basiert, was er da gerade vorträgt. Und dann hat er, und er ist Professor, ne? Das ist so. Hat er gesagt, nee, das sind seine Einschätzungen. Das ist seine Erfahrung. So. Also, wenn eine Studentin in ihrer Hausarbeit schreiben würde, also eine Zahl schreiben würde und der würde sie fragen und sagen, das ist ihre Schätzung, also das Erste, was man an der Uni lernt, ist immer, es müssen da am besten mehrere Studien zitiert werden, damit es irgendwie objektiv ist. Und er stellt sich hin vor Psychiater, also alles vor Ärzte und erzählt sowas einfach, weil er es kann. So, ne? Und das finde ich ist halt immer nochmal wichtig zu bedenken. Leute in bestimmten Positionen können Sachen hinstellen und es ist dann voll schwierig, da etwas dagegen zu sagen. Also es gibt einfach keine Studie, die sagt, Borderline-Persönlichkeitsgestörte lügen gerne. So. Es gibt dazu keine Zahlen und trotzdem wird es immer und immer wieder wiederholt, dass das so sei. Was für mich das besonders für viele daran ist, ist, dass gerade Borderline-Persönlichkeitsstörungen, wenn man es jetzt zwar nicht als Störung sieht, sondern sagt, das entsteht aus einem bestimmten Grund, sind eine Gruppe, die häufig Gewalt in der Kindheit erfahren haben. Also sind 60% der Leute, wo gesagt wird, da gibt es in der Kindheit zumindest eine Misshandlung oder es gibt sozusagen eine heftige Situation im Elternhaus. Was der Grund ist, warum diese Leute emotionale Strukturen entwickeln, die ihnen das Überleben in diesem Elternhaus ermöglichen. Diese Strukturen sind in anderen Kontexten in unserer Gesellschaft, ecken die an und werden dann pathologisiert als Borderline-Störung. Dann hat diese Frau irgendwann vielleicht eine Therapie oder auch einen Freundinnenkreis, wo sie sagt, ich möchte das gerne anzeigen. Dann wird sie wiederum als nicht weniger glaubwürdig gesehen, weil sie ja diese Diagnose hat. Also es ist praktisch ein Zirkelschluss. Ne? Also jemand, der aufgrund von Gewalt etwas entwickelt, wird dann aufgrund der Entwicklung, um die Gewalt zu überstehen, gesagt, die Gewalt hat nicht stattgefunden, weil du lügst ja. So, ne? Also das ist so das, was du vorhin angesprochen hast, mit es gibt da eine strukturelle Richtung drin. Ne? Also es gibt einfach eine Diskriminierung von Personen, die Gewalt erfahren haben, gerade von Frauen, die Gewalt erfahren haben. Borderline ist eine Diagnose, die sehr stark mit Frauen assoziiert. Das wird auch als Frauendiagnose gesehen. Und das ist einfach perfide, weil die Leute so wenig Chance haben, irgendwo anerkannt und gehört zu werden und ernst genommen zu werden. So. Genau. Es geht dann, also ich finde so Blüten, die das dann treibt bei ihm, also so die Extreme sind dann einerseits, dass er sowas sagt wie, nach meinen Beobachtungen ist es aber häufig so, dass Vernehmungsbeamte bei Polizei und Staatsanwaltschaft der hohen manipulativen Kompetenz von persönlichkeitsgestörten Zeuginnen und Zeugen aufsitzen. Einfühlsame Vernehmungsbeamte können für persönlichkeitsgestörte attraktive Gesprächspartner sein. Also da sagt er im Prinzip, wenn eine Frau befragt wird von einem Polizisten, dann ist es für sie angenehm. Ich hatte noch keine einzige Klientin, die gesagt hat, die Vernehmung sei auch nur okay gewesen. Ne? Also es ist immer super anstrengend, es wird gefragt, was, wo, wie tief und wirklich und warum haben sie sich denn nicht gewehrt? Also ne, das ist einfach nicht so, dass man da sitzt und Kaffee trinkt mit dem Beamten. So, ne? Aber sowas stellt er dann so dar. Genau. Ja, und auch noch ein schönes Beispiel, was auch noch dazu gehört, ist, dass er einen Fall hier drin hat, das Kapitel heißt Nachtdienst im Hühnerstall. Da beschreibt er geht es um den mehrfachen sexuellen Übergriff durch einen Krankenpfleger auf einer Borderline-Station. Und dann beschreibt er die Aussage einer Schauspielerin, die Zeugin der Atmosphäre auf der Krankenstation waren. Viele aufgeregte Frauen, die untereinander um die Gunst und die Aufmerksamkeit der Ärzte und sonstigen Personals konkurrierten. Es platzte aus ihr heraus. Die Station war wie ein Hühnerhaufen. Sie sprach aus, was ich dachte. Wie konnte die Pflegeleitung einen jungen Mann zum Nachtdienst auf einer Borderline-Station einteilen? Er war stundenlang nachts alleine auf der Station. Dort waren Patientinnen untergebracht, deren Störungen und Probleme mit Nähe und Distanz im Kontaktverhalten, in Selbstunsicherheit und in extremen Bedürfnissen nach Zuwendung bestanden. Innerlich zollte ich den Borderline-Patientinnen Respekt, die ausgesagt hatten, dass sexuelle Kontakte mit dem Pfleger von ihnen ausgegangen waren. Also die gab es auch neben den Übergriffen. Auch diese hätte er aufgrund seiner beruflichen Stellung natürlich zurückweisen müssen. Der Pfleger wurde psychiatrisch im Hinblick auf seine Schuldfähigkeit begutachtet. Die Psychiaterin konnte keine psychische Störung bei ihm feststellen. Also ich finde, da wird einfach diese Täter-Opfer-Umkehr nochmal besonders deutlich. Ne? Also er sagt, eigentlich ist die Krankenhausleitung schuld, weil sie konnten ihr dann diesem armen jungen Mann zutrauen, dass er auf einer Borderline-Station dann nicht übergriffig wird. Und wie er dann auch unterscheiden kann zwischen, jemand will was von ihm, ne? Und er tritt halt auf Leute zu und fasst die einfach an, ungefragt an. So, ne? Und da tut er halt so, also er argumentiert ja so, als wenn das irgendwie schwer, also als wäre es unmöglich, das zu unterscheiden für ihn. Und er ist da das Opfer sozusagen da drin. Genau. Es gibt auch weitere Stellen und da geht es mir jetzt vor allem um die Zahlen, wo es einfach ganz krass in eine antifeministische, sexistische Richtung geht, wo Frauen auch diffamiert werden und auch die feministischen Organisationen und auch wissenschaftliche Ergebnisse einfach, die wirklich ja, so getan werden, als wenn sie nicht existieren. Also vielleicht mal, das würde ich gerne so ein bisschen mit anmalen, weil sonst die Zahlen halt auch. Also das Bundesamt sagt jährlich, also in Justiz, ca. 8000 Vergewaltigungen werden angezeigt, pro Jahr im Bund. So, dann gibt es eine riesige Studie, wo 10.000 Frauen befragt wurden bundesweit, 2004 von Frau Schröttle, die vom Bundesministerium für Familie und Soziales beauftragt wurde. Und die sagen, dass, also die haben halt gefragt, wer hat welche solche erfahren und haben festgestellt und haben auch gefragt, wer hat jetzt auch was angezeigt. Und die haben gesagt, zwischen 84% und 95%, das kommt eben auf den Straftatbestand an, der Leute, an der Frauen zeigen diese Gewalt nicht an. Also ich nehme jetzt mal deswegen das Mittel, also sagt man sozusagen 90% Dunkelziffer, also nicht angezeigt. So. Diese Verurteilungsquote für angezeigte Vergewaltigungen sinkt seit Jahren, also 2012 war es so, dass 8,4 der eine Anzeige erstattenden Frauen, also von diesen 8.000 gibt es 8,4%, wo es dann wirklich eine Verurteilung gibt. Ne? So, genau. Dann noch zu den Falschbeschuldigungen, weil das ja auch immer so ein großes Thema ist. Tatsächlich beschränkt die 8.000 Anzeigen sind Leute, die angezeigt haben oder die von der Staatsanwaltschaft dann zum Prozess übernommen. Nee, das sind nur die Anzeigen. Die Anzeigen. Genau. Also da hat man nicht die Staatsanwaltschaft. Dieser Teil hier sozusagen, da genau, gibt es die Staatsanwaltschaft, die Sachen entscheidet. Ne? Also wo nochmal das rausgeht, da gibt es auch schon Polizeibeamte, die das einfach nicht weiterleiten, die sagen, unglaublich, geben wir gar nicht erst an die Staatsanwaltschaft. Da gibt es dann noch die Gerichtsverfahren, ne? Also da gibt es einfach diese Punkte, wo dann halt die letztlich sein 20% rausgeht. Ja. Genau, es gibt verschiedene Studien von Sally Lovett, sagen die, und auch von Barbara Krahier, das ist eine tolle Professorin an der Uni Potsdam, kann ich sehr empfehlen, die sagen, es sind ungefähr 3% falsch. Ja, auch noch sagen. Wie war ihr Name? Krahier. Mit E mit Und wie kommt die Zahl jetzt zustande? Das sind einerseits, also es ist eine europaweite Zahl, die ist auch so, ne? Es gibt dann teilweise in Großbritannien mal ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger. Das sind sozusagen Falschaussagen, die also gezeigt wurden im Prozess. Also das heißt, Leute haben, die Frauen haben angezeigt und in dem Prozess hat sich gezeigt, dass sie dann Falschaussagen gemacht haben oder sie haben es selber zugegeben oder es wurde ihnen auch aufgedrückt. Also da sind auch Sachen dabei, wo teilweise auch Beamtinnen das so, das sind jetzt keine Selbstaussagen von den Frauen, sondern das sind zugeschriebene Falschaussagen sozusagen. Also wo Leute wirklich Schadensbeteiligung sagen oder als Wahrheit hinstellen, das waren Falschaussagen. Also durchaus auch nach so einem Gutachten oder so. Also das ist dann das, was dabei rauskommt. Also wenn wir davon ausgehen, dass 8.000 10% sind, ne, weil 90% werden dann nicht angezeigt, dann ist einfach klar, wie groß ungefähr die Zahl ist von realen Vergewaltigungen. Ne? Einfach nochmal deutlich größer. Was Stella dann macht, ist halt, genau, und was man vielleicht auch als Gegenzahl setzen kann, nachweislich falsch verurteilte Männer sind 24 im Jahr. Das sind alles jetzt Jahre. Einfach, damit man so, genau, das heißt, genau, das heißt, also diese, was er gegeneinander setzt, was er in diesem Anfangssatz halt nebeneinander stellt, ist halt ungefähr, aber halt einfach eine extrem hohe Zahl, also ne, eigentlich mal mindestens mal 80.000, das ist eine Schätzung, aber sagen 80.000 geschätzte reale Vergewaltigungen gibt es im Jahr, stellt er halt hin mit 24 falsch verurteilt, ne? Und sagt halt so, das sind die Opfer, um denen geht es ihm in dem Buch. Und er stellt halt zum Beispiel diese Zahlen, ne, da nimmt er einfach komplett andere. Er sagt zum Beispiel, dass 60% der Frauen falsch aussagen. Er sagt nicht, woher diese Zahl nimmt, er sagt keine Quelle, ne? Und es ist einfach das 20-fache, was er hinstellt. Und wo er sagt, meine Erfahrung, ich als Gutachter weiß das. Und so denkt er natürlich auch. Ne? Der denkt natürlich, 60% der Frauen, die da verurteilen, machen eine Falschaussage. Und so, mit dem Mindset, geht er daran, das Gutachten zu schreiben. Genau. Ich finde, es ist nicht nur, also nur ganz kurz noch, fällt mir dazu ein, also diese Gegenüberstellung impliziert ja nicht nur sozusagen ein völliges Ungleichgewicht, was die realen Zahlen angeht, sondern auch sozusagen, keine Ahnung, dass sozusagen der Schwere der Tat, also dass quasi die Falschbeschuldigung vor Gericht irgendwie, dass das für das Leben von der Person, weiß ich nicht, so krasse Konsequenzen hat, wie wenn ich halt irgendwie Gewalt erfahren habe. So. Also das steckt da ja auch ganz stark drin. Nicht nur so eine quantitative Gleichsetzung, sondern auch eine qualitative. Weil es natürlich auch total scheiße und voll gewaltvoll ist, falsch verurteilt zu werden. Darum geht es mir nicht. Es geht nur darum, zu gucken, was macht der da eigentlich für ein Bild auf. Ich weiß nicht, ich würde erstmal dich, weil du noch nichts gesagt hast. Also ich kann das alles nachgefragt, generell eine Aussage, eine publische Aussage, also für die Person ist schuldig, ich glaube, ich darf nicht die Befriedigung erst Fragen stellen, also auf beiden Seiten, oder eigentlich, was gibt es da für den Befriedigung, oder würdet ihr vielleicht sagen, ja, Fragen stellen, die kann man generell, weil ja dann immer Aussage ist, also wie kann man das auch so machen, als ich würde das gerne, das ist genau auch unsere Frage, also ich würde das gerne einfach mitnehmen, dass wir dazu genau einschätzen oder auch Verwirrungen halten später. Ja, ich würde noch so eine Nachfrage, aber tatsächlich auch, das ist Vergewaltigung, weil jetzt die ganze Zeit, was ich auch richtig finde, aber trotzdem ist diese Frage, die Frauen die Vergewaltigung angezeigt haben und Männer vergewaltigt wurden. Ja. Das heißt, der Teil der missbrauchten, vergewaltigten Männer ist da noch nicht mal mit drin. Der ist noch nicht mehr drin. Genau. Also er sagt dann sowas wie, doch in deutschen Gefängnissen warten auch vermeintliche Täter auf ihre Gerichtsverfahren, die nicht so bekannt sind. Und wenn sie endlich freigesprochen werden, kann es sein, dass nichts mehr so ist, wie es vorher war. Freundin weg, Familie entsetzt, Job weg, Kinder entfremdet, Wohnung gekündigt, kein Geld. Also ne, da ist einfach nochmal, um zu zeigen, um diese Personengruppe geht es ihm. Das ist für ihn, das sind gerade die Leidtragenden im Team. Und was er halt so für ein Bild entwirft, ist, dass es eine Gesellschaft der rachsüchtigen Frauen ist, die das Justizsystem in der Hand haben und damit verbunden auch der übermächtigen, unwissenschaftlichen, feministischen Verbände und Organisationen. Also zum Beispiel der Ort, wo ich arbeite. Das sind halt so die, das ist ein großes Feindbild. Und die haben auch ganz, ganz viel Macht. Also das ist so dieses die wirklich überdrohlichen, die Macht haben, schön wert, aber genau. Also er sagt dann sowas wie, Opfer eines Sexualdelikts werden heutzutage in Deutschland sehr ernst genommen und das ist auch gut so. Es wird eben leider nicht sehr ernst genommen. Also es gibt vereinzelt Entwicklungen, die in diese Richtung gehen. Aber es ist im Großen und Ganzen immer noch so, dass ganz viele Frauen wirklich ganz unterirdisch behandelt werden in den Vernehmungen, wenn sie es, wenn sie bei ihren Arbeitgebern nachfragen, also es ist einfach ganz, ganz schwierig damit umzugehen und auch viele Leute sind davon überfordert, also auch im Freundeskreis damit umzugehen. Sagt auch, von einer Neigung, eine Schuld beim mutmaßlichen Opfer zu suchen, sind wir nun dort gelandet, wo wir dem vermeintlichen Opfer nahezu blindlings glauben und es breite Unterstützung erhält. Dadurch kann die Gefahr entstehen, dass wir Menschen zu Tätern erklären, die tatsächlich Opfer falscher Anschuldigungen sind. Genau. Ha. Und dann sagt er noch, der Jurist Stephen Barton behauptet, er warnte vor den Gefahren eines übertriebenen Opferschutzes in Strafprozessen. Der von ihm gewählte Begriff Viktimophilie verweist auf Perversion. Opferschutz wird zur Perversion, wenn geballte Zuwendung hauptsächlich vermeintlich Opfern zugutekommt oder wenn Opfer durch Viktimophilie erst geschaffen werden. Also wir haben da so einen Kunstbegriff entwickelt, gesagt wird, dass Leute halt sehr gerne Opfer sein werden. Genau. Was er auch noch macht, und das habt ihr wahrscheinlich jetzt auch schon so ein bisschen mitbekommen, ist, dass er Betroffene sexualisierter Gewalt krass stigmatisiert und abwertet. Also er sagt dann sowas wie gesucht, Work-Life-Balance gefunden, sexueller Missbrauch in der Kirche. Er nimmt auch, also er bagatellisiert extrem Missbrauchsfälle in dem Buch. Er sagt, K.O.-Tropfen gibt es nicht. Man sagt sowas wie, das ist ja günstig, denn da muss man nicht so viele Details erinnern. Also er wird dann auch sehr sarkastisch. Eine Sehnsucht, Opfer zu sein, kennzeichnet den naheliegenden Wunsch, Knicke in der eigenen Lebenslinie, Ursachen zu versagen, auszulagern, zu externalisieren. Wenn andere von meiner Misere verantwortlich sind, kann diese vermeintliche Erkenntnis kurzfristig Erleichterung verschaffen. Scheinerklärungen verhindern vielleicht sogar, dass Betroffene ihre vorhandenen Ressourcen realisieren oder adäquate Hilfe in Anspruch nehmen. Also ne, er sagt dann, dass hauptsächlich die Frauen aufgrund, weil ihr Leben nicht so gelaufen ist, wie sie sich das wünschen, das erfinden würden. So als Erklärung, weil das so schön einfach ist. Und damit tut er halt so, als wäre das einfach. Und das ist das, was mich so fuchst. Also ne, als wäre das irgendwie was, wo Leute einen für anerkennen würden, wo Leute überall Hilfe für bekommen, was Leute stolz auf der Brust tragen, ich bin ein Vergewaltiger. Also es ist einfach absurd, wirklich absurd. Genau, worüber er sich auch sehr aufregt, ist das Opferentschädigungsgesetz. Ne? Er sagt, wenn der Vater missbraucht und der Staat zahlt, und meint, ne, er sagt dann sowas wie, da sich ein vermeintliches Opfer einen finanziellen Vorteil verschaffen könnte. Nach dem Motto, ich bin 40, Vati ist tot, Mutti hat Alzheimer, da schaue ich doch mal, was ich rausschlagen kann, wenn ich sage, Vati hat mich vergewaltigt, als ich 5 Jahre alt war. Und er sagt dann sowas wie, dann gibt es in Deutschland noch das Opferentschädigungsgesetz, das kostet den Steuerzahler Geld. So, und da ist es halt auch so, ne? Das ist einfach, also leider habe ich keine Statistik gefunden, ich glaube, die gibt es einfach nicht, wo das auch Betroffene von sexualisierter Gewalt untergebrochen wurde. Aber an sich beklagen alle Opferschutzorganisationen, dass dieses Opferschutzgesetz praktisch einen super minimalen Bruchteil überhaupt genutzt wird. Also überhaupt es dazu kommt, dass Leute wirklich Geld bekommen. Also 2014 gab es 180.000 Gewalttaten, 155 Gewalttaten. Und davon haben allein nur den Antrag, also Leute, das sollte darüber informiert werden, dass sie den Antrag stellen, waren schon 10,55%. Und von diesen haben dann 25%, also insgesamt sind es, also von dieser großen Gruppe, also hier schreibe ich mal Antrag, und von dieser großen Gruppe sind es 2,66%, die eine Heilbehandlung finanziert bekommen haben und 0,96%, die tatsächlich, das ist jetzt auf ein Entschädigungsgesetz eigentlich eingeführt worden, tatsächlich bei ihrem Lebensunterhalt, also weil sie so starke Gewaltfolgen haben, unterstützt werden. Also das heißt, es ist nicht mal 1% der Leute, die angezeigte Gewalt haben, es sind nur die Angezeigten, die irgendwas davon erhalten. Es ist ein Bruchteil so. Und so ist auch, also der Weg dahin, was vom Opferentschädigungsgesetz anerkannt zu bekommen, ist extrem lang und ständig hat eine Klientin jetzt geschafft, nach 6 Jahren. Und in den 6 Jahren gab es unzählige Gutachter, unzählige Ärzte und da ist genau das, was du vorhin, also was Katha vorhin so schön gesagt hat, geht immer darum, dass die Leute punktuell beweisen müssen, dass das aufgrund dieser Gewalt passiert ist. Und bei Missbrauchsfällen, es muss die Verurteilung geben. Also das OLG greift nur, wenn der Täter verurteilt wird. Wenn wir uns die Zahlen oben angucken, wie wenig verurteilt wird, dann ist klar, was für ein Bruchteil davon dann tatsächlich noch Leistung über das OLG bekommt. Und einfach heftig zu sagen, das wäre ein jetzt ein großer Teil des Steuerzahlergeldes, was dann nicht in Kitas fließen kann. Genau. Ja. Ja. Es gibt jetzt soll auch verändert werden. Ja, nicht mehr in der Bringschuld sein, zu sagen, ist was passiert, und ich sage, ja, noch ist er gelebt, der ist auch der Verdacht. Ja. Okay, ist der Erkenntnisse? Nö, das ist in der Mache. Das sind halt so langfristige Prozesse. Also der Röhrig ist ja der Missbrauchsbeauftragte, also der unabhängige Beauftragte. Missbrauchsbeauftragte. Die machen echt, ich bin da wirklich sehr positiv beeindruckt, die machen ganz gute Arbeit, die machen auch das erste Mal eine Kommission, also es ist weltweit die erste Kommission, die sich die Geschichten von Betroffenen, die familiären Missbrauch erfahren haben, gerade anhören. Aber da passiert viel. Es ist, glaube ich, ein sehr, sehr langer Weg, dass das tatsächlich so gefasst wird. Also ich habe gehört, dass Ja, aber das wäre auf jeden Fall eine, also finde ich, ein Schritt in eine richtige Richtung, wie das dann von den Gutachterinnen, also wie lange die dann brauchen, sich daran zu gewöhnen, dass es jetzt anders ist, also so, muss man gucken, aber es ist auf jeden Fall erstmal was das so ein bisschen probiert zu ändern. Genau. So, was passiert jetzt mit den Betroffenen, die in so einem Gutachterverfahren geraten? Ne? Also wir haben ja vorhin gesagt, es ist ein Ariane Ronzell, die gestern hier auch eine Veranstaltung gemacht hat, und Ursula Gast, die haben beide übereinstimmend gesagt, dass es für viele Betroffene von sexualisierter Gewalt als schmerzlich benannt wird, dass sie mit ihrer Erfahrung und Wahrnehmung in Frage gestellt werden. Also dass die Erfahrung und das Leiden daran nicht ernst genommen werden. Das ist auch was, was ich aus dem Arbeitsalltag sehr bestätigen kann. Und Holzkamp hat mal gesagt, also Psyche ist nicht nur eine individuelle oder innere Angelegenheit, sondern die subjektive Seite der Art und Grades meiner Verfügung über die objektiven Lebensbedingungen. Ohnmacht, Isolation und die anhaltende Erfahrung von Entmachtung sind also wesentliche Aspekte von einem Trauma. Das heißt, in dem Moment, also ne, das Beispiel, was ich vorhin mit der Borderlinerin hatte, also in dem Moment, wo diese Frauen wieder einem Gutachter vorgesetzt sind, wo erstmal klar ist, sie müssen dieses Gutachten über sich ergehen lassen, weil das Gericht ihnen erstmal das nicht glaubt. Ne? Das ist ja den Frauen klar, die sind blöd. Die wissen, okay, ich muss das nochmal erzählen, weil irgendjemand zweifelt das schon mal krass an. Ist das schon eine schmerzhafte Erfahrung, weil sie einfach wissen, ich in dem, wie ich es erlebt habe, werde nicht ernst genommen. Und dann hat dieser Gutachter halt, ne, also es sind im allermeisten Fall Männer, es ist eine sehr männerdominierte Riege, Wissenschaftsteil, sage ich mal, die eben darüber entscheiden und die auch nach bestimmten Realkennzeichen entscheiden, die, finde ich, sehr so den Erfahrungen, die Leute mit Gewalterfahrung halt haben, widersprechen. Ne? Also so, dann gibt es halt auch Frauen, die sind total, zum Beispiel total gewissenhaft und sagen dann zur Polizei, ich will mir nochmal meine Aussage vorher angucken. Ne? Dann gucken die sich ihre Aussage an, um möglichst genau dasselbe nochmal zu sagen. So. Weil sie halt Angst haben, dass, wenn sie das nicht so machen, das anders gewertet wird. Dann gibt es Polizistinnen, die, wenn die Frauen Details erzählen wollen, irgendwie was noch so drumherum passiert ist, sagen, ich habe gleich Mittagspause, erzählen Sie mal weiter. Dann gibt es Polizistinnen, die halt sagen, naja, wenn sie das nicht mehr wissen, dann ist es jetzt aber nicht glaubhaft. Der Gutachter sieht es aber als besonders glaubhaft, wenn Sachen vergessen werden. Also es gibt einfach extrem viele Verwirrungen da drin. Und im Endeffekt haben die Frauen einfach das Gefühl, sie haben keine Kontrolle darüber, was eigentlich da passiert. Sie können es ganz, ganz schwer beeinflussen und das ist halt das, was ja auch in der Gewaltsituation passiert. Jemand nimmt die Kontrolle über meinen Körper, über meinen Willen mir weg und macht etwas, was ich nicht will. Und deshalb ist dieses System strukturell schwierig für Betroffene, also sich da drin zu bewegen, was ja auch der Grund ist, warum ganz viele sagen, ja, also so klar möchte ich, dass der verurteilt wird, aber ich will nicht durch diesen Prozess gehen müssen. So. Ich schaffe es einfach nicht, zur Polizei zu gehen. Nochmal kurz Frage, gab es eigentlich mal wirklich mal, dass eine Frau oder ein Mann dann nicht erzählt? Also ist mir nicht bekannt. Das wäre eine spannende Frage. Weil es ist ja eigentlich auch eine Forschung im Fall, weil ich habe halt auch eine Unterhaltung, wie viel Wasser da entsteht, also der Transbeifer, also ich kann einfach nicht verleugnen, aber gar nicht beachten. Okay. Und es ist schon erwartet, dann noch ein traumatisierend oder okay. Unglaublich halt, was ich heute in den Buchstaben. Ich glaube, die einzige, also eben die Möglichkeit, die du manchmal in der Praxis hast, ist halt ein Gegengutachten irgendwie anzufordern. Wenn du dann aber, also wenn du jemanden findest, der das macht, wenn du das überhaupt weißt, dass das geht, das muss man ja auch nochmal dazu sagen, weil irgendwie die rechtlichen Aspekte oder so, brauchst du ja auch ein gewisses Know-how, um dich da so gut auszukennen. Aber sozusagen, außer in einem Gegengutachten kann man, glaube ich, recht wenig dagegen machen. Es sei denn, was mir bekannt ist, ist aus Österreich, da gab es halt vor 2 oder 3 Monaten, da hat aber eben der Steller, hat, weil er anscheinend jetzt nicht so viel zu tun hat, da wenn er interessiert ist oder so, hat er anscheinend irgendeinen Gutachter irgendwie abgesägt, der am Landgericht Salzburg halt oft in so Obsorgeverfahren, so Sorgerechtsgeschichten halt quasi geurteilt hat und Steller hat ihn quasi abgesägt, weil er gesagt hat, er sei tendenziös und würde zu viel sozusagen mütterfreundliche Gutachten schreiben. Und der ist dann, und dem hat er sozusagen Unwissenschaftlichkeit unterstellt und hat gesagt, ja, sie arbeiten ja hier noch nicht mal nach dem groß anerkannten Konzept, also seinem Konzept. Und der wurde dann abgesägt, das war halt in so einem Zeitungsartikel. Aber eben, also so von der Seite kenne ich das, dass man dann das dann sozusagen Gutachter irgendwie mal Schuss vor dem Bug bekommen, aber eben so leider von der falschen Seite. Also von betroffenen Seite, glaube ich, kann man einfach, hat man wenig rechtliche Möglichkeiten, weil er ist ja der Experte. Das wäre eine spannende Frage. Manuel, ja. Es werden auch nicht immer Gutachten erstellt. Also manchmal sagt dann, also meintest du ja, dass es richtig vor die Wahl stellt, okay, Gutachten oder lass es fallen. Wie viele Gutachten werden, also ungefähr, also kannst du es irgendwie einschätzen, werden da erstellt? Nee. Das gibt halt leider zu diesem Bereich, und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir das machen, es gibt super wenig Forschung. Also es gibt zum Beispiel, was ich total spannend fände, wäre auch, sich diese Gutachten mal wirklich inhaltsanalytisch anzugucken. Also zu gucken, wie wird denn da argumentiert. So, also wenn jemand mal ein spannendes Forschungsprojekt hat, ich glaube, das wäre total, also genau zu gucken. So. Aber das wird auch, wird total schwer erhebbar sein, glaube ich, weil man wirklich bei den einzelnen Gerichten das anfragen muss, weil das immer die Gerichte beauftragen. Das läuft jetzt nicht über eine staatliche Stelle, sondern, also, ne, ist ja Staat, aber das, also, ich habe gesucht nach Studien dazu, ich habe bisher keine gefunden. Ich wollte noch vorher sagen, es soll eine Fachübergabe, inwieweit es an die Opfer wie traumatisiert, wenn sie immer wieder schichten vorgestellt. Man sieht es nicht eins zu eins, dass sie in Frage stellen wie ein Gutachter, aber auf alle Fälle war das mal eine Debatte. Und da ist man dann aber in den Umgang gekommen, trotz dass es von kein Problem und weiter. Und besonders zu forschen, ich glaube, das ist jetzt kontrovers, ob man hier gesprochen hat. Aber also zumindest das war schon mal ein Kraft. David, warum erst? Nö, nö. So, ich wollte noch fragen, werden die Gutachter ausgewählt,